dahin mit der Dynamik von Zement. Was letztes Jahr im Fluss war, ist heute Sediment. Jeden Tag dasselbe Paar Schuh, Liebe ist sie wie Rohöl und langweilig wie du. Das Hirn betäubt vom Flimmern der Luft über dem Asphalt. Die Hölle ist zu heiß, wir warten bis es knallt. Spürst du das auch? Die Lust auf den Atomschlag. Spürst du das auch? Die Menge will, dass jetzt etwas passiert. Die Zigaretten werden langsam ausgedrückt. Die Krawattenknoten sorgsam zurechtgerückt. Ein lauer Wind kommt auf, die Tür schlägt zu. That's Entertainment, gleich fliegt hier die Kuh. Spürst du das auch? Die Lust auf den Atomschlag. Spürst du das auch? Die Menge will, dass jetzt etwas passiert. Passiert.